Teil 3. Die Sorgen. Rüstung. KI wird zur Waffe und unverzichtbar für die Verteidigung. 3.100 Unterschriften von Google-Mitarbeitern standen bereits unter dem Brief, der im April 2018 an die Öffentlichkeit gelangte. Er war an den CEO des Unternehmens gerichtet. "Lieber Sundar", begann der Text, "wir glauben, dass Google nicht im Kriegsgeschäft tätig sein sollte. Deshalb bitten wir dich darum, das Projekt Maven abzubrechen und eine klare Richtlinie aufzusetzen, zu veröffentlichen und durchzusetzen, die besagt, dass weder Google noch seine Vertragspartner jemals Kriegstechnologie bauen werden." Die New York Times berichtete darüber am 5. April 2018 auf ihrer Titelseite unter der Überschrift "Das Geschäft des Krieges. Google-Mitarbeiter protestieren gegen die Arbeit für das Pentagon." Konkret ging es dabei um den Einsatz von Googles führender KI-Technologie für die Analyse von Bildern und Videodaten. Diese eignet sich auch dafür, die Zielgenauigkeit von Drohnenangriffen zu verbessern. Es war die Zeit des Krieges gegen den Terror, in dem das US-Militär zum Teil aus tausenden Kilometern Entfernung Drohnenangriffe auf die radikal-islamische Terrorgruppe Taliban flog. Die Reporter der New York Times beschrieben in ihrem Artikel einen Kulturkonflikt zwischen dem Silicon Valley und der US-Regierung. Dieser Konflikt werde sich noch zuspitzen, da moderne künstliche Intelligenz zunehmend für militärische Zwecke eingesetzt werde. Dabei ist der Einsatz von KI für das Militär zunächst aus ähnlichen Gründen interessant wie für große Unternehmen oder Behörden. Auch Streitkräfte wollen künstliche Intelligenz nutzen, um Daten zu sammeln, zusammenzuführen und auszuwerten. Nur bei einem Teil der potenziellen militärischen KI-Anwendungen geht es darum, Ziele zu bekämpfen und Menschen zu töten. Die Unterzeichner des Briefes an den Google-CEO jedenfalls wollten nicht, dass ihre Technologie militärisch eingesetzt würde. Da half es auch nicht, dass die verantwortliche Managerin für den Bereich Cloud-Infrastruktur, Diane Greene, ihn bereits versichert hatte, dass Google KI nicht zum Betreiben und Fliegen von Drohnen oder zum Starten von Waffen genutzt würde. Damit sei zwar eine schmale Bandbreite konkreter Anwendungen ausgeschlossen, schrieben sie in dem Brief, aber wenn die Technologie erstmal geliefert sei, wäre es ein leichtes, sie doch für solche Zwecke einzusetzen. Google trete mit seinem Pentagon-Vertrag in eine Reihe mit Rüstungsunternehmen wie Raytheon und General Dynamics. Außerdem verwiesen die Unterzeichner auf Googles inoffizielles Motto "Don't be evil", sei nicht böse. Eine Frage der Ethik und der Verteidigungsfähigkeit. Die Vorstellung, wie eine Bilderkennungstechnologie in Waffensystemen eingesetzt werden kann, ist vielen ungeheuerlich. Aber auch im Militär gilt, dass KI in der Lage ist, Prozesse schneller und effizienter zu machen. Im Fall von Waffen und Munition heißt das auch treffsicherer und tödlicher. So ermöglicht künstliche Intelligenz, menschliche Ziele auch in weiter Entfernung zu identifizieren, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Viele Menschen lehnen den Einsatz der Technologie in militärischen Systemen deshalb grundsätzlich ab. Das gilt auch und ganz besonders für Menschen in Deutschland. Selbst der Krieg in der Ukraine ändert das nur langsam. Dabei zeigt sich dort, dass softwarebasierte Waffen und Aufklärungssysteme längst eine entscheidende Rolle spielen. Künstliche Intelligenz in militärischen Anwendungen ist nicht länger nur eine Frage der Ethik, sondern auch der Verteidigungsfähigkeit. "Wir erleben eine Zeitenwende", hat Bundeskanzler Olaf Scholz wenige Tage nach dem Beginn des groß angelegten Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 in einer Regierungserklärung gesagt. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Seither haben sich sehr viel mehr Menschen in Deutschland wieder Gedanken über die Verteidigungsfähigkeit und Sorgen um die Ausrüstung der Bundeswehr gemacht. Für die Bereitstellung eines Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr lag laut einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP die Zustimmung bei fast 2/3 der Befragten. Auf der Einkaufsliste des Verteidigungsministeriums stehen Tarnkappenjets, Transporthubschrauber, Korvetten und Fregatten, neue Schützenpanzer und Truppentransporter. Nur 500 Millionen Euro aus dem 100 Milliarden Budget, gerade einmal 0,5%, sind für Forschung und Entwicklung vorgesehen und sollen in bessere Navigation sowie die Überwachung und Sicherung großer Räume mittels künstlicher Intelligenz investiert werden. Scharfe Kritik daran äußerte Nico Lange, der in der Amtszeit von Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, als Verteidigungsministerin, Chef des Leitungsstabs des Ministeriums war. In der Zeitschrift Internationale Politik warnte er vor der Gefahr, dass wir jetzt militärische Fähigkeiten erwerben, die wir bereits vor 10 Jahren gebraucht hätten. Sirrende Kamikaze-Drohnen, ständige Konnektivität und Datenauswertung, oft mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, seien in der Ukraine bereits kriegsentscheidend, schrieb Lange. Es falle nicht schwer, sich eine nahe Zukunft vorzustellen, in der Systeme mit Algorithmen und KI autonome Waffen antreiben. Was den Einsatz von KI-basierten Waffen betrifft, hält es die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP dennoch ähnlich wie zuvor die Große Koalition. Letale autonome Waffensysteme, die vollständig der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir ab. Deren internationale Ächtung treiben wir aktiv voran, heißt es im Koalitionsvertrag von 2021. Daran wurde auch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und unter dem Eindruck eines von unbemannten Drohnen geprägten Krieges nichts geändert. Mensch und Maschine im Krieg. Frank Leidenberger warnt davor, sich künstlicher Intelligenz im Militär zu verschließen. Der Generalleutnant außer Dienst des Heeres ist inzwischen Chef der BWI, des IT-Dienstleisters der Bundeswehr. Überall auf der Welt wird an autonomen Systemen entwickelt, sagt er im Sommer 2023 im Gespräch. Wir erlegen uns tendenziell Denkverbote auf, die verhindern, dass wir KI-Expertise im Militärsektor aufbauen. Eine offene Debatte könnte, so Leidenberger weiter, zumindest eine Diskussion ermöglichen, was der Begriff der autonomen Waffen eigentlich einschließt. An einer allgemeingültigen Definition sind auch schon internationale Bestrebungen gescheitert, die Autonomie von Waffensystemen einzuschränken. In der Bevölkerung sind die Vorstellungen solcher Systeme stark durch Science-Fiction geprägt. Viele denken an vollautonome Roboter, die einen Feind erkennen, selbstständig losziehen und Menschen töten. Die gibt es aber bislang nur im Kino. Killerroboter verzerren, welche Entwicklungen tatsächlich im Sinne der Militärs wären, zumindest in Deutschland. Den selbstlernenden Killer aus Terminator-Szenarien gibt es nicht und wir setzen alles daran, ihn nicht zu erschaffen, sagt Peter Stütz. Der Professor für Flugmechanik und Flugführung forscht an der Universität der Bundeswehr in München, auch zu unbemannten Systemen. Ein rational denkender Militärstratege würde einen selbstlernenden Killer genauso wenig einsetzen wie etwa biologische Waffen, sagt er. Ein lernfähiges System, das sich im Einsatz unkontrolliert verändern könnte, berge enorme Risiken und könne sich auch gegen seinen Nutzer wenden. Die Vorstellung übersteigt auch bei weitem, was heute technologisch möglich zu sein scheint. Zugleich wird in Bezug auf heutige unbemannte Drohnen, U-Boote und Fahrzeuge häufig schon von autonomen Systemen gesprochen. Das kann zu Missverständnissen führen. Was als autonome Systeme tituliert wird, ist mitnichten autonom, sagt Axel Schulte, der wie Peter Stütz als Professor für Flugmechanik und Flugführung an der Universität der Bundeswehr in München lehrt. Er verwehre sich gegen die Vorstellung, dass Drohnen autonome Waffen seien. Die werden alle irgendwo von Menschen gesteuert. Das wichtigste Ziel der Forschung an unbemannten Systemen ist, eigene Soldaten aus der Gefechtszone herauszuhalten. Sie sind zunehmend in der Lage, sich selbst die beste Route zu suchen und Gegner zu identifizieren. Aber bei allen in Deutschland diskutierten Ansätzen zum Einsatz solcher Systeme gilt das Prinzip vom Human in the Loop. Gemeint ist, dass in letzter Instanz immer ein Mensch die Entscheidung trifft und Verantwortung trägt. Die höchste Form der Autonomie ist die sinnvolle Kooperation mit dem Menschen, sagt Axel Schulte. Die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine sei ein Top-Forschungsfeld. Dahinter steht auch die Zielsetzung der derzeit größten europäischen Rüstungsprojekte. Sowohl die Kriegsflugzeuge als auch die Kampfpanzer der nächsten Generation sollen von unbemannten Systemen begleitet werden. damit Menschen das Future Combat Air System der Bundeswehr, also das Luftkampfsystem der Zukunft, mitsamt der Begleitsysteme steuern können, brauchen sie Unterstützung durch künstliche Intelligenz. Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine kann man sich laut Axel Schulte wie Teamwork unter Menschen vorstellen. Wenn zwei Menschen zusammenarbeiten, machen sie sich ein Bild von ihrem Partner. Was macht er? Wo braucht er Hilfe? Wo ist er überfordert? Diese Fähigkeit wollen Schulte und seine Kollegen auch Maschinen beibringen. Fahrerassistenzsysteme aus dem Auto sind ein einfaches Beispiel aus der zivilen Welt, in der die Maschine schon auf die Fähigkeiten des Menschen reagieren kann. Sie erkennen, wenn der Fahrer müde wird und können ihn warnen. Ganz ähnlich könnte eine Anwendung für Piloten der Bundeswehr aussehen. Eine KI im Cockpit solle künftig eine Art Situationsbewusstsein entwickeln, um festzustellen, ob der Pilot alle für ihn relevanten Informationen gesehen hat, schildert Schulte. Dazu könne etwa die Bewegung der Augen verfolgt und analysiert werden. Auf die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine setzt auch Mark Wiedfeld. Der 33-jährige Soldat hat die Firma ARX Landsysteme aus der Universität der Bundeswehr in München ausgegründet. Er baut und verkauft KI-basierte Roboter, die Soldaten im Einsatz begleiten und ihnen bestimmte Aufgaben abnehmen sollen. Wiedfelds Roboter, die alle Gerion heißen, erinnern optisch an größere Rasenmäher. Sie sollen Panzer täuschen können, als mobiles Datenzentrum die Funkverbindung sichern, bei Gefahr Nebel erzeugen und Militärgerät und Verwundete transportieren. Das kleinste Modell trägt bis zu 7 Kilogramm, das größte bis zu 450. Die Roboter können einzeln und in Gruppen eingesetzt werden. Um die vielen verschiedenen Systeme zu steuern, braucht es KI. Sonst wären die Soldaten schnell überfordert. Deshalb sollen die Roboter nicht mehr Einzelbefehle bekommen, sondern größere Aufträge wie etwa die rechte Flanke überwachen oder diesen Bereich aufklären. Was dann genau zu tun ist, sollen die Systeme situationsbedingt interpretieren können. KI kommt auch ins Spiel, weil die Roboter lernen sollen, auf Gesten zu reagieren. Wir arbeiten darauf hin, dass sich die Roboter mit den gleichen Handzeichen steuern lassen, wie Infanteristen sie bekommen, sagt Wiedfeld. Außerdem sollen die Roboter sich gegenseitig beibringen, welche Hindernisse sie überfahren können und welche sie umrunden müssen. Das ist unter anderem wichtig, wenn die Systeme in neuen Vegetationen eingesetzt werden. Wenn ein System im Einsatz etwas lerne, könnte diese Information in Echtzeit über den Server der Bundeswehr an ein System übertragen werden, das zu Hause steht. Theoretisch könnten die Roboter von Mark Wiedfeld künftig auch bewaffnet werden. Bisher hat er davon aber abgesehen. Er sieht darin, nach eigenen Aussagen, keinen Vorteil. Soldaten kämpfen bisher besser als unbemannte Systeme. Deshalb sollten Roboter dafür sorgen, dass sich die Soldaten auf das Kämpfen konzentrieren können. Wie lange diese Analyse Bestand hat, wird sich zeigen. Für den Moment hilft Wiedfelds Strategie aber auch, privates Kapital anzuziehen. Im September 2023 hat er mehr als 1 Million Euro von Wagniskapitalinvestoren eingesammelt. Waffensysteme kommen für diese Investorenkategorie in den allermeisten Fällen nicht in Frage. Verteidigung wird zum Softwareproblem. Dass es in Deutschland überhaupt Rüstungs-Startups gibt und Investoren, die sie finanzieren, ist ein neues Phänomen. Es ist ein Weg, den auch die Gründer von Helsing mitbereitet haben. Das deutsche Jungunternehmen ist Europas größtes KI-Startup im Rüstungsbereich. Und die Geschichte der Firma begann dort, wo die Zusammenarbeit von Google mit dem US-Verteidigungsministerium ein Ende fand. Mitgründer Thorsten Reil beschreibt den Protest der Google-Mitarbeiter gegen Project Maven als Schlüsselmoment. Als er im Frühjahr 2018 davon hörte, habe er sich gefragt, wenn die besten KI-Leute nicht mit dem US-Verteidigungsministerium zusammenarbeiten wollen, wer macht es dann? Schon 4 Jahre zuvor, als Russland die Halbinsel Krim annektierte, war Reil alarmiert. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte entschieden, mit Gewalt innerhalb von Europa Grenzen zu verschieben. Offenbar gab es dagegen keine wirksame Abschreckung. Reil war damals kein Militärkenner, sondern kam aus der Computerspielbranche. Er hatte zwar Wehrdienst geleistet, danach aber Biologie und künstliche Intelligenz studiert. Eigentlich hatte er beides in einer Doktorarbeit an der Universität Oxford verbinden wollen. Doch eine selbstentwickelte Animationstechnologie brachte ihn auf andere Ideen. Ryle war es gelungen, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Bewegung von Menschen, Tieren und Fabelwesen am Computer zu simulieren. Diese Technologie verkaufte er zunächst als virtuelle Stuntman nach Hollywood, wo sie in Filmen wie Herr der Ringe, Harry Potter und Spider-Man zum Einsatz kam, dann in großen Computerspielen wie Star Wars und Grand Theft Auto 4 und 5. Richtig erfolgreich wurde Ryle mit seiner Firma Natural Motion aber erst, als er entschied, selbst Spiele zu entwickeln. Seine Firma landete Hits wie das Smartphone-Autorennspiel CSR Racing. So wurde auch der große Online-Spielerhersteller Zynga auf den Spieleentwickler aufmerksam. Kurz vor der russischen Krim-Annexion verkaufte Ryle Natural Motion für mehr als eine halbe Milliarde Dollar an das US-amerikanische Spieleunternehmen. 3 Jahre blieb er dort als Manager an Bord. Dann zog er nach Berlin, fing an zu investieren und hatte viel Zeit, das Weltgeschehen zu beobachten. Der Protest der Google-Mitarbeiter war für Ryle dann die Initialzündung, Europa nach Technologieunternehmen mit Expertise im Verteidigungssektor abzusuchen. Er hatte die feste Absicht, in solche Unternehmen zu investieren. Und er fand nur eine einzige kleine Firma in München, Hellsicht. Deren Gründer Niklas Köhler und seine Mitarbeiter unterstützten projektbasiert Firmen im Verteidigungsbereich, die Softwareprobleme hatten. Ryle war von den technischen Kompetenzen des Teams überzeugt. Doch das Geschäftsmodell von Hellsicht ließ sich nicht so skalieren, wie es wagniskapitalfinanzierte Start-ups und ihre Investoren typischerweise anstreben. So wie die Firma aufgestellt war, hätte sie auch mit massiven Investitionen nur langsam wachsen können. Dass aus der kleinen Firma Hellsicht das inzwischen weit bekannte Jungunternehmen Hellsing werden konnte, wäre nicht ohne einen weiteren Mann denkbar gewesen, den er Ende 2020 kennenlernte. Gundbert Scherf. Scherf ist promovierter Wirtschaftspolitologe, war mehr als 10 Jahre Unternehmensberater bei McKinsey und 2 Jahre lang Beauftragter für die strategische Steuerung nationaler und internationaler Rüstungsaktivitäten der Bundeswehr. Die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte ihn 2014 in ihr Ministerium geholt. So kam schließlich ein Team zusammen, das die Erfahrungen und Kenntnisse für den Aufbau eines Militärunternehmens mit großen Wachstumsambitionen mitbrachte. Ryle kannte sich damit aus, ein wagniskapitalfinanziertes Unternehmen aufzubauen. Köhler hatte die technologische Expertise im Verteidigungssektor und mit Scherf stieß ein im politischen Berlin und speziell der Verteidigungspolitik gut vernetzter Kopf hinzu. Trotz alledem scheint die bemerkenswert schnelle Entwicklung ihres Unternehmens ohne die dramatische Entwicklung in der Ukraine kaum denkbar. 2,5 Jahre nach der Gründung hat Hellsing nicht nur deutlich mehr als 300 Millionen Euro eingesammelt und wird mit 1,7 Milliarden Euro bewertet. Die Berliner Firma hat auch schon Aufträge des deutschen Verteidigungsministeriums erhalten. Über die längste Strecke dieses Zeitraums haben sich die Co-Chefs Scherf und Ryle und Mitgründer Niklas Köhler mit öffentlichen Äußerungen zu ihrem Unternehmen zurückgehalten. Solange die Firma keine Aufträge vorzuweisen hatte, haben die Gründer Interviews zu ihren Plänen immer wieder abgelehnt. Erst mit dem ersten größeren Auftrag beginnt das Unternehmen sich zu öffnen. Im Juni 2023 beauftragt das Verteidigungsministerium Hellsing zusammen mit dem schwedischen Rüstungskonzern Saab Eurofighter-Jets der Bundeswehr für den sogenannten elektronischen Kampf zu befähigen. Dabei geht es um alle Aktionen im elektromagnetischen Spektrum, etwa das Stören und Manipulieren von Radarsignalen. Wenige Tage nachdem die Auswahlentscheidung des Bundeswehrbeschaffungsamts bekannt geworden ist, laden Gundbert Scherf und Thorsten Ryle erstmals zum Interview in ihr Berliner Büro ein. Der Hauseingang liegt so unerwartet zwischen der polnischen Apotheke und der Kneipe Treffpunkt Berlin, dass er leicht zu verfehlen ist. Dabei zählt das schmale Jugendstilgebäude mit einer steinernen Göttin über dem Eingang eigentlich zu den schönsten der Mittelstraße, die parallel zur bekannten Flaniermeile unter den Linden mit dem Brandenburger Tor verläuft. Helsing hat sich mit seiner Hauptstadtrepräsentanz mitten im Berliner Politikbetrieb angesiedelt. Kaum mehr als einen Kilometer entfernt liegen das Reichstagsgebäude und das Kanzleramt. Das Büro auf einer der oberen Etagen ist klein und schlicht, mit weißen Wänden, schwarzen Vorhängen und hohen Fenstern. Thorsten Reil trägt Jeans und blaues Shirt. Gundbert Scherf, goldene Grundbrille, feiner Lederschuh, kommt etwas verspätet und direkt aus einem Termin in einem Ministerium. Die Frage, wie Helsing grundsätzlich über den Nutzen von KI in Verteidigungssystemen nachdenkt und Projekte priorisiert, weckt den Berater in ihm. Der Helsing-Chef zeichnet ein Achsendiagramm. An die senkrechte Achse schreibt er oben Strategic und unten Tactical. Die waagrechte Achse beschreibt die Zeit von Real-Time auf der linken Seite zu Non-Real-Time auf der rechten Seite. Scherf nutzt diese Darstellung, um zu verdeutlichen, dass noch vor wenigen Jahren ganz andere Anforderungen an KI-Systeme im Verteidigungsbereich gestellt wurden. Damals sind Unternehmen wie der US-Datenanalyse-Spezialist Palantir entstanden. Bei Auslandseinsätzen zur Terrorbekämpfung in Afghanistan habe das Militär Zeit gehabt, mit Drohnen Langzeitaufklärung zu betreiben und die Daten in der Cloud auszuwerten. Das war strategisch, langfristig angelegt. Also der Bereich rechts oben im Achsendiagramm. Scherf zeichnet dort ein Quadrat ein. Dann setzt er den Stift an und zieht einen Pfeil nach links unten. Jetzt geht es um die Landes- und Bündnisverteidigung. Das ist zeitkritisch. Es geht um Echtzeitdaten, die vor Ort erhoben, ausgewertet und in die taktischen Entscheidungen einbezogen werden sollen, sagt Scherf. Alles, was Helsing tut, ist von dieser Grundannahme geleitet. Es müssen so schnell wie möglich alle erhobenen Daten zusammengeführt und ausgewertet werden. Das Jungunternehmen will dazu Sensoren von alten wie neuen Verteidigungssystemen verknüpfen und sämtliche Sensordaten in eine Plattform integrieren. Thorsten Reil sagt, das Problem ist aus KI-Sicht immer das gleiche. Sensoren sammeln Daten, Bilder, Infrarot- oder Radardaten, die integriert und prozessiert werden müssen, damit Personen in Echtzeit die richtigen Entscheidungen treffen können. Mit ihren Ideen für eine softwaregestützte Verteidigung dringt Helsing im Jahr 2023 auch beim Bundesverteidigungsministerium durch. Es vertraut dem Jungunternehmen unter anderem bei der Modernisierung des Eurofighters. Experten sehen den Kriegsverlauf in der Ukraine als Beleg dafür, dass ältere Luftkampfsysteme bei Aufklärung und Selbstschutz ein Update benötigen. Die militärischen Flugzeuge auf beiden Seiten kommen mit der elektronischen Kampfführung nicht klar. Die Leistungsfähigkeit der Kampfjets wird etwa durch das sogenannte Jamming verringert, das elektronische Stören von Signalen. Die Eurofighter sollen in einem Kriegsfall in der Lage sein, feindliche Luftabwehrsysteme am Boden auszuschalten. Die Fähigkeit, die Systeme der feindlichen Streitkräfte zu lokalisieren, ist dafür eine Grundvoraussetzung. Das wird immer schwieriger. Hier soll Helsings Sensordatenplattform zum Tragen kommen. Der Fokus liegt in diesem Fall auf elektromagnetischen Spektren, also vor allem auf Radarsignalen. Radartechnologie funktioniert grundsätzlich so. Radare senden Energie aus. Über die Pulse, die wieder reflektiert werden, erkennen sie dann, wo sich zum Beispiel ein Flugzeug befindet und wohin es sich bewegt. Auch Kampfflugzeuge selbst sind mit solchen Radaren ausgestattet. Die Frage, wie die Energie wieder auf den Flieger aufprallt, ist entscheidend. Aus den Zeitreihen der Pulse ließen sich mit einem intelligenten System wichtige Informationen ablesen, sagt Helsing-Mitgründer und Produktchef Niklas Köhler. Ist der Pilot oder die Pilotin vom gegnerischen Radar schon gefunden worden? Ist da jemand im Suchmodus oder weist er schon eine Lenkrakete auf den Kampfjet ein? Doch die Muster werden immer komplexer, unter anderem durch den Fortschritt der Radartechnologie. Denn wenn die Pulse nicht mehr allein von Hardware, sondern auch von Software bestimmt werden, können beide Seiten sie manipulieren. Torben Arnold, Luftwaffenoffizier und Gastwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP, in Berlin, erklärt das so. Man kann dem Feind heute falsche Koordinaten vorgaukeln. In solchen Fällen könnte also ein Radar im Tracking-Modus so aussehen wie ein Radar im Suchmodus. Und die Kampfjet-Seite könnte dem Bodenradar vortäuschen, dass nur 2 Kampfflugzeuge unterwegs seien, obwohl es tatsächlich deutlich mehr sind. Konventionelle Methoden kommen in dieser Rüstungsspirale an ihr Limit, sagt Niklas Köhler. Softwarebasierte Systeme sind schon jetzt gut darin, ihre eigenen Spuren zu verwischen. Sie müssen aber auch damit klarkommen, dass die gegnerische Seite sie ebenfalls irritieren will und darin immer etwas besser sein als potenzielle Feinde. Es brauche moderne KI-Verfahren, um in den Zeitserien der Signale subtile Muster zu finden. Mit unserer Mustererkennung ist es möglich, immer noch zu erkennen, was ein Radar vorhat, obwohl es auf den ersten Blick sein Verhalten komplett geändert hat. Es ist fast paradox. Ohne das Militär und seine Milliardeninvestitionen in Zukunftstechnologien wären das Silicon Valley und vielleicht die ganze moderne Softwareindustrie nie entstanden. Viele Technologien für Konsumenten wurden zunächst für das Militär erforscht. Dazu zählen Computer, das Navigationssatellitensystem GPS und das Internet. Jetzt scheint sich diese Beziehung umzudrehen. Technologie, die in zivilen Unternehmen massiv vorangetrieben wird, drängt in den militärischen Bereich und stellt die traditionelle Rüstungsindustrie vor Herausforderungen, die sie nach Meinung der Helsing-Gründer allein nicht gut meistern kann. Verteidigung ist zum Softwareproblem geworden, sagt Helsing-Co-Chef Thorsten Reil. Die klassischen Rüstungsfirmen seien aber Hardwarefirmen. Wir wissen aus der Automobilindustrie, dass Hardwarefirmen sich schwer tun, Spitzensoftware-Teams zu bauen. Die Frage ist, wie das Problem in Zukunft gelöst werden kann. Google hat den Vertrag mit dem Pentagon nach dem Protest seiner Mitarbeiter nicht verlängert. Amazon und Microsoft kooperieren hingegen mit dem US-Militär. In Deutschland könnten neue Lösungen von Startups wie Helsing oder ARX-Landsysteme kommen. Denn unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine öffnen sich erste Wagniskapitalfirmen für die Finanzierung von Militär- und Dual-Use-Technologien, die zivil und militärisch eingesetzt werden können. Ein Hemmnis stellen hierzulande aber weiterhin die Zivilklauseln dar. Etwa 70 Hochschulen haben sich selbst verpflichtet, ausschließlich Forschung zu zivilen Zwecken zu betreiben. Doch solche Regelungen scheinen einerseits zum Teil schon von der technologischen Entwicklung überholt. In Zeiten, in denen die gleichen KI-Algorithmen Werbung und Falschmeldungen verbreiten können, in denen dieselben Satellitennetzwerke eingesetzt werden, um Bürger mit Internet zu versorgen und bewaffnete Drohnen zu navigieren, und in denen Automobilhersteller, genau wie Panzerbauer, selbstfahrende Fahrzeuge entwickeln, können Forscher eine militärische Verwendung ihrer Erfindungen und Erkenntnisse kaum ausschließen. Und es scheint umso wichtiger, dass sich Forscher damit befassen, wie ihre Technologien in Waffensystemen eingesetzt werden könnten. Andererseits wird auch politisch zunehmend diskutiert, ob die Zeitenwende die Öffnung der Universitäten für Forschung an Fragen von Militär und Verteidigung erfordert. Allen voran hat die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, die Zivilklausel zur Disposition gestellt. Sie argumentiert, dass das Bild einer moralisch überlegenen zivilen Forschung und einer moralisch weniger vertretbaren militärischen Forschung zwar weit verbreitet, aber zunehmend fraglich ist, wenn die Grenzen durch den technologischen Fortschritt zunehmend verschwimmen. Außerdem mahnt sie an, dass es auch darum geht, einen Beitrag zur inneren Sicherheit und damit zum Wissenschaftssystem zu leisten. Auch ihre Amtsvorgängerin Annette Schavan von der CDU hat 2023 gefordert, dass die Universitäten die Zivilklausel neu diskutieren. In einem Interview mit Table Media sagte sie, wenn schon Zeitenwende, wenn wir also sagen, wir müssen jetzt wieder fähiger, resilient werden, dann heißt das auch, technologisch etwas zu ändern. Und nicht nur in unserer Gedankenführung. Damit ist lange nicht gesagt, dass Universitäten in Deutschland aktiv die Bundeswehr unterstützen sollten. Vielmehr geht es darum, auch Themen wie die technologische Souveränität unter einer neuen Perspektive zu betrachten. Schavan argumentiert, wenn ich etwas nicht will, muss ich dennoch viel davon verstehen. Thorsten Reil warnt, dass China als potenzieller Aggressor hier einen ganz anderen Weg geht. Dort seien die Grenzen zwischen der zivilen und militärischen Entwicklung fließend. Wir müssen davon ausgehen, dass sie dadurch Fähigkeiten aufbauen, die die der bestehenden westlichen Firmen weit übertreffen können, wenn wir jetzt nicht handeln, sagt er. Und diese Technologie kann sich mittelfristig auch in russischen Händen wiederfinden. Auf einen Blick. Hauptthema. Auch das Militär will künstliche Intelligenz einsetzen. Doch militärische Interessen treffen auf große Ängste und ethische Bedenken bei Bürgern und einigen Unternehmen, die die entsprechenden Technologien entwickeln könnten. Warum das wichtig ist? Potenzielle militärische Gegner Deutschlands investieren bereits massiv in intelligente Software und KI-basierte Waffensysteme für ihre Streitkräfte. Deshalb wird der Einsatz von KI in der Bundeswehr auch in Deutschland zunehmend eine Frage der Verteidigungsfähigkeit. Hintergrund: Die Debatte um KI für den Krieg ist geprägt von Killerrobotern, die viele Menschen aus Kinofilmen kennen. Dabei haben autonome Systeme, die außer Kontrolle geraten und sich gegen ihre Schöpfer wenden könnten, wenig mit den Systemen zu tun, an denen heute geforscht wird. Rüstungsunternehmen und Bundeswehruniversitäten arbeiten vielmehr an Verteidigungssystemen, die mit Menschen kooperieren können. Und in vielen Bereichen verfolgen sie ähnliche Interessen wie viele andere Großorganisationen auch. Ausblick: Die Grenzen zwischen zivil und militärisch eingesetzten Technologien verschwinden zunehmend. Bei der Entwicklung von Sicherheits- und Verteidigungstechnologie sind deshalb Länder im Vorteil, in denen beide Sektoren eng zusammenarbeiten können, namentlich die USA, Israel und China. In Deutschland wird zwischen ziviler und militärischer Forschung heute noch strikt getrennt. Doch Forderungen nach einem Aufweichen der sogenannten Zivilklauseln müssen diskutiert werden.